Kapitel 7 Übung A 21 Hören Sie ein Gespräch in einem Restaurant und beantworten Sie die Fragen. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie noch einen Tisch für drei Personen? Ja, bitte. Ist dieser Tisch gut? Danke. Haben Sie vielleicht noch einen Tisch am Fenster? Am Fenster? Nur dort in der Ecke. Dort ist es zu dunkel. Ich möchte lieber an diesem Tisch hier sitzen. Gut, dann setzen wir uns hier hin. Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Ich nehme ein Wasser. Ich hätte gern ein Bier. Ein Pilz? Nein, ein dunkles Bier, bitte. Und ich hätte gern ein Glas Weißwein und ein Wasser. Das Wasser mit Kohlensäure? Nein, ohne, bitte. Also zwei Wasser ohne Kohlensäure, ein Weißwein und ein dunkles Bier. Ja, bitte. Hier ist die Speisekarte. Also, ich habe heute Appetit auf ein richtiges, großes Schnitzel. Am liebsten mit Bratkartoffeln. Und du, Kerstin, was nimmst du? Schnitzel und Bratkartoffeln. Das hat so viel Fett. Ja, aber es schmeckt gut. Ich nehme das Leipziger Allerlei. Das ist doch nur Gemüse, Katja. Hier steht Leipziger Allerlei mit Kartoffeln und Flusskrebsen. Klingt doch gut, oder? Ich nehme auch das Schnitzel. Du hast doch gerade gesagt, es hat so viel Fett. Trotzdem willst du jetzt das Schnitzel essen? Na ja, einmal geht das schon. Ich möchte aber keine Bratkartoffeln dazu. Haben Sie schon gewählt? Ja, wir hätten gern einmal Leipziger Allerlei mit Flusskrebsen und zweimal Schnitzel. Einmal mit Bratkartoffeln und einmal mit Salzkartoffeln. Dankeschön. Möchten Sie noch etwas trinken? Nein, danke. Später vielleicht.